Ich sag erstmal Hallo zum vierten Spieleabend. Und sag Hallo dem Dennis. Hallo. Und sag Hallo dem Dachreiter. Hallo. Und würde gerne noch mehr Leuten Hallo sagen, aber da ist niemand. Für den Moment hat sich mir auch noch niemand angekündigt. Schauen wir mal, vielleicht ändert sich das ja in wenigen Minuten und irgendwie schreien noch drei Leute, doch, ich würde mitmachen wollen. Die dürfen das gerne im Chat kundtun, würde ich sagen. Sie gerade wieder Windows 8 hat mir wieder zwei Chrome aufgemacht. Ich blick da immer noch nicht ganz durch. Gibt's doch Ich wohl nicht. hab mir sagen lassen, dass man Windows 8 mit einem Klick so aussehen lassen kann wie ein normales Windows. Oh, cool. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Vielleicht solltest du nach diesem und dieser Klickmöglichkeit mal suchen. Ja, ich glaube auch. Also vielleicht irgendwie Rechtsklick und dann sowas wie Desktop anzeigen? Du kannst es das hören. machen wir nicht jetzt. Kannst Hinterher komme ich hier gar nicht mehr. du mal lass mich es hören? Was ist da los? Hallo. Ei, wer ist denn das? Das war die Mama, würde ich sagen. Ja, stell mal, wenn der Zimmer aufgeräumt. Es wird erst geskypt, wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Ja, gut, nachdem wir jetzt nicht so richtig viele sind, was spielen wir? Spielen wir Hangman? Oder? Ja, Oh, müssen ja? wir dann ja wohl nicht. Wollen. Müssen wir nicht? Wir können auch einfach noch eine lustige Runde Stadt, Land, Fluss dranhängen. Oder eine lustige Runde Koffer packen, was zu dritt ja nun auch recht einfach ist, wo wir vielleicht weit kommen könnten. Also, ich bin da heute relativ. Oder wer bin ich? Zwei dürfen raten, einer ist halt jemand. Also, ich lege selbst fest, wer ich bin, und die anderen müssen es erraten, oder Genau, was? ja. Ja, und das ist schlecht, Ja, ne? eben. Also, jein. Also man Jein. könnte schon sich mit dem dritten ab, also ist ja nur einer, mit dem man sich absprechen müsste, und mit dem könnte man sich ja schon irgendwie in einem Query oder so im Chat absprechen. Also es wäre durchaus möglich, dir einen Zettel an die Stirn zu kleben. Ja, können wir auch machen. Was sagt denn der Dafreiter dazu, oder ist er mit seiner Mami noch beschäftigt? Hallo? Ach nö. Oh, das ist doch scheiße jetzt, ja, so ehrlich. Sonst erzählen wir jetzt den ganzen Abend Witze, lesen irgendwelche schlechten Witze vor und sind auch zufrieden, oder was? Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Dim, dim, dim, dim. Ach ja, ein schöner Tag. Ja. Ja. So, nun? Und nun? Nun war. Nun? Nun mache ich Sitzstreik. Ich sitzstreike jetzt hier so lange, bis der Dafreiter wieder was sagt. Ja, wo ist er denn? Er hat wirklich sein Zimmer nicht aufgeräumt. Ja, keine Ahnung. Und muss jetzt seine ganzen Bauklötze schnell unter das Bett schieben. So wird es wohl sein. Mann, Mann, Mann, das ist eine einmal mit professionellen Leuten arbeiten, ne? Ja, für einmal was Organisiertes, Strukturiertes machen. Könnten natürlich auch noch so lustige Dinge schreiben wie wir lesen Twitter vor. Also gegen Werder hat er drei Tore geschossen. Bisher hat Matthew Taylor keine Chance. Auf dem linken Flügel ist er den Ball schnell wieder los. Vierte Spielminute. Preußen Münster gegen FC Augsburg. Okay, so viel zum Thema Fußballberichterstattung. Hallo. Ach, Da, gucke ah, an, ist wieder. gucke Guten an, Tag. hat er sein Zimmer aufgeräumt. Nein, es war nicht das Zimmer. Wann er das Zimmer aufräumt, doch nicht Bauklötzchen und das Sofa schieben. Gut, dann waren wir immer noch nicht ganz klar, was wir denn jetzt spielen, und ich bin dafür, dass wir irgendwas jetzt auf jeden Fall mal spielen, damit das hier losgeht. Welchen schätzen wir eigentlich? 05, ne? Wir sind mit 5, ja. Da fällt wieder nochmal Raute. Raute, Möb 5 und dann auf das Klicken. Alles klar. Ja, irgendwie. So. Oder du bist bei diesem komischen Webchat und musst einfach nur oben dich durch die Reiter klicken. Bin ich denn da jetzt schon drin oder was? Nee, bin ich Du nicht. bist drin. Ja, aber ich bin jetzt ja im ganz normalen Chat, aber da kann ich auch. Ja, aber du bist trotzdem also im Raum eingeloggt. Man sieht dich. Du bist ja, aber ich in allen Räumen. Ist ja jetzt irgendwie nicht bei 5, ne? Ja. Raute, alles zusammengeschrieben? Ja, Raute, Möb, Möb, 5. Und dann müsste sich daraus ein Link ergeben, den du anklicken kannst, wo genau, der dich jetzt in den Chat zieht. Was not sent to this channel, please use join to join channels. Mhm. Das müsste eigentlich irrelevant sein. Das steht bei mir da auch immer und es funktioniert trotzdem. Ja gut, bin trotzdem nicht hier da drin. Aber egal, was soll's. Und du hast auch nicht oben irgendwie diese lustigen Reiter? Ja, das Möb Möb, Möb Möb 2, Möb Möb 3 und Möb 4. Gut, und ganz hinten sind fast weiß zwei Pfeile nach links und rechts. Die sind hellgrau. Ach du Scheiße, tatsächlich, wenn man ganz genau hingeht, sieht dann, ja, krasse Scheiße. Ja, und dann kommst du auch zu uns. Krass, ja. Ja, bin ich auch nicht ganz zufrieden mit, dass man uns so schlecht finden kann. Aristocats ist da. Flaschen drehen, ja, ganz tolle Idee. Du drehst die Flasche. Ja, Jungs, was spielen wir? Ah, Flaschendrehen geht ja wirklich. Es gibt doch so eine schöne iPhone-App mit diesem Magic Ball. Ich habe aber doch kein iPhone. Und da kann man dann, ja, irgendeiner hat dann ja vielleicht eins im Chat oder so. Okay. Und dann kann man die Namen da eingeben, dann kann man mal draufdrücken per Zufallsgenerator. Kommt dann halt in Namen. Okay. Name, so, meine Güte. Ah, lass uns, ich möchte nicht so viel reden. Anscheinend liegt mir das heute nicht so ganz. Also, was spielen wir? Gut, wenn keiner eine Meinung hat, dann habe ich die Meinung, dass wir jetzt erstmal eine Runde Hangman spielen und um anfangen zu können, müsste mir ein Wort einfallen. Fällt dir spontan ein Wort ein und du kannst anfangen? Wer ist du? Da du der Einzige bist, der die ganze Zeit mit mir redet und da Freider schon wieder irgendwie schweigend in der Ecke sitzt. Ich bin da. Ja, ja, aber du sitzt schweigend in der Ecke und hast zu meiner Frage, was spielen wir denn heute, nicht ein Wort gesagt. Ja, weil ich keine Ahnung habe, was es für Spiele gibt. Ach so, er kennt keine Spiele. Er kennt keine Spiele. Er spielt heute das erste Mal mit, deswegen weiß er auch nicht, was wir hier spielen können. Okay, gut. Zum Beispiel, ja. Wie viele Versuche gibt es denn dabei? lass mich zählen. Also mit wie vielen Strichen ist das Männchen fertig? Es gibt den Berg, auf den der Galgen aufgestellt wird. Es gibt den Hoch, es gibt den Quer, es gibt diesen komischen Korb. Dann kommt der Strick, an dem das Männchen aufgehängt wird. Einen Kopf hängen wir dran. 6. Einen Körper. 7. Zwei Beine. 8, 9 dann, ne? Und zwei Arme. Also 11. Jo. Das war schon viel. Ja gut. Okay, Moment, da muss ich mal eben das aufschreiben. Ja, wir können auch den Korb weglassen, dann sind wir bei 10. Nee, das passt schon alles. Ich schreibe jetzt gerade das Wort auf, damit ich dann die, ne? Also, ist klar. Ja. Und als wir früher okay, es besteht das aus gespielt haben, hatte die immer noch Löckchen und Augen. Ja, genau. Ein Penis. Genau, den war der. So, das wird allerdings nicht zusammengeschrieben. Okay. Das Wort. Sondern es sind zwei. Dann musst du es ist schon ein Wort, aber es wird halt nicht. Also, ja, es ist ein Gegenstand, sagen wir es mal so. Okay. Jetzt habe ich auch schon viel zu viel verraten. Ach, scheiße, vielleicht nehme ich doch wieder was. Naja, egal. So teile er mir mit oder teile er uns mit, wie viele Buchstaben wir zu notieren. Ja, ich bin gerade dabei, dass wir selber durchzumachen. Da ich jetzt etwas zu eng geschrieben habe, jetzt gerade eng. Du besitzt nur ein einziges Blatt. Ja, ich habe... Du armer Mensch. Nein. Ich komme gerade mit denen, also, ach, ist doch egal. Lass mir... Ich will doch nur spielen. Also, das Wort beziehungsweise die beiden haben 16 Buchstaben summa summarum. Nach dem 10. Buchstaben endet das erste Wort und mit dem 11. Buchstaben beginnt das zweite Wort. Welches dann nochmal 6 hat? 3, 4, 5, 6. Soweit so richtig. Ja? Bitte? Das erste 10, das zweite 6. Ja, wenn er 16 insgesamt sind, das erste Ziel hat, dann wären das andere 16 ja. Ich bin so gut. Kommt hin. Gibt es einen extra Punkt? Das, nee. Schade. Wie viel hat das zweite? 6. Ich hätte also gerne doch meinen extra Punkt. Ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht zugehört. Das ist aber ganz ungünstig. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich mir noch ein Dokument geöffnet habe. Mach doch sowas nicht. Nimm dir doch einfach einen Zettelschnuffel. Nee. Ach, im multimedialen Zeitalter kann man auch einfach ein digitales Stück Papier nehmen. Hm? Okay. Ja, dann hast du jetzt irgendwie deine 16 Striche dir irgendwie gemacht oder ist es dir egal, wie viele Striche du machen musst, weil du digital keine Striche machst? Ich habe einmal 10 Striche und einmal 6 Striche. Grandios. Dann nehme ich doch mal ein E. Und E, ja, 2, 5 und 16. Moment, ich bin doof. 16 wäre dann der letzte Buchstabe. Ajo. Dafür gibt es jetzt auch keinen Extrapunkt. Das ist, ja. Ja. Ja, gut, der nächste bitte. Darf rein? Wie? Bitte was? Keine Ahnung. Ein I. Ein I, wie Igel. Ja, genau. Ein Igel-I. Ja, 14. Okay. Ein Marter. Ein Marter gibt es anstelle 10, anstelle 11. Okay. Herr Reider? Ja, ich bin am Überlegen, welcher Buchstabe am besten in diese Reihenfolge. Ich muss lautstärker überlegen, sowas wie genau. So, boah, Grübel. Ich weiß auch nicht. Ein C. So, der erste Strich. Sehr schön. Der Hügel steht. Dann hätte ich gerne ein Otto. Ein O wie Otto gibt es anstelle 12. Okay. Das war ja viel. Ein Vogel V wie Vogel. Dü-dü. Nein, das gibt es natürlich nicht. Natürlich. Und somit haben wir den ersten Balken. Stechen den ersten Balken ins Fundament. Genau. Ja. Hatten wir ein. Wo hatten wir? Machen wir doch irgendwie die Reihe voll. Haben wir noch nicht ganz voll. Ein A. Dü-dü. Schade. So. Querbalken. Was war der erste Buchstabe, der falsch gewesen war? Der erste, der falsch war. Du bist ja lustig, das schreibe ich mir noch nie auf. Vor dem V. Ein Vogel-V, glaube ich. Und davor war schon der falsche, aber ich weiß es auch nicht. Ja, das war dann. Ja, nee, Vogel-V war auf jeden Fall falsch. A war falsch. Und okay. Das war's. Alles andere, alle weiteren sind. Nein, tatsächlich es müssten 3 falsch gewesen sein, weil wir haben einen Berg. Ja, stimmt, ja, es stimmt. 3 waren falsch. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay, lassen wir das einfach mal aus. Richtig. Du willst ein B. Ein was? Bertha. Ein B wie. Ein Bertha. Ein B. Ja. Das B ist platziert an 13. Stelle. Du hast ein seltsames Wort ausgewählt. Aber das führt mich dazu, dass ich ein L mir aussuche. Ja, ein Hüll oder auch L genannt. Stelle 15. Doch auch so häufig. Das hatte ich doch jetzt gehofft, dass es häufiger kommt. Ja, da Freude. Was sagst du? Ich weiß, was der erste Buchstabe war, der falsch gewesen sein. Ja, verdammt. Wie war es denn? C. Ein C hatten wir schon. Ja, gut. Ja. Notiert. Ein G wie Gans. Düdü. Der Strick. Ich würde ein U noch wissen wollen. Ein U, ja. Das U kommt tatsächlich vor und zwar steht es an Stelle 7. Warte mal, habe ich mich hier verschrieben? Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Was ist aber ich gerade? Ich kann nicht zählen. Ja, dann gibt es für mich also doch den Extrapunkt. Ja, was verschiebt sich denn jetzt in welcher Richtung? Also zwischen 7 und 9 fehlt eine 8 bei mir. Das heißt, das ganze Wort hat 15 Buchstaben. Okay. Ach du Scheiße. Das heißt, wir setzen jetzt auf die 8 einfach ein Löschenzeichen. Ja, auf die 9 ein Ja, oder alles nochmal neu durchnehmen. Na, wir setzen einfach auf die 8. Die 8 durchstreichen, bitte. Ja, die 8 einfach weg und alles bleibt so. Genau. Gut. Ja, ich habe einen 24-Stunden-Dienst gehabt. Meine Güte. Ich denke, du hast geschafft. Schreit mich doch nicht so an. Okay, also das U. Stelle 7 und Stelle 9. Somit direkt hintereinander. Ja. Weil der 7 direkt vor 9 kommt. Nach 7 kommt 9, weiß doch jeder. Ja. Willkommen beim Spielecast. Da kommt 7, dann kommt 9. Ja. Also das heißt auch, wenn der Spielecast 7 ist, kommt nach dem Spielecast 7 natürlich Folge 9. Das müssen, merkt ihr das? Müssen wir dann so nochmal irgendwie ausdiskutieren. Also ich würde ja nochmal vergleichen mit dem Ergebnis, das ihr jetzt rausbekommen habt, weil ich habe irgendwie, naja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Board so stimmen kann, wie das hier steht. Mhm. Warum? Wie viele Buchstaben hat jetzt das erste Wort? Dann hat es 9, ne? Wenn du... Nee, Quatsch, das hat... ach, verdammt. Ja doch, klar, 9, ja. Wenn du die 8 rausnimmst, hat es 9. Aber da wir die 8 ja drin lassen und einfach nur als, damit die Zählung jetzt passt. Hat es ja trotzdem nur noch 9 Buchstaben. Hat es trotzdem nur 9 Buchstaben, weil die 8 ja irgendwie kein Buchstabe ist. Das ist auch wieder ein schöner. Aber die 8 ist eigentlich ein Buchstabe. Aber da war doch anstelle 10 und 11 war doch ein M. Richtig. Ja. So, dass das eine Wort mit M endet und das nächste mit M anfängt. Okay, das ergibt bei mir was anderes, aber okay. Ja. Das ergibt bei dir was anderes. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich sage einfach mal der nächste Buchstabe und zwar ein K wie Klos. Nein, nicht vorhanden. Somit sind auch schon 5 Striche. Und das Köpfchen hängt. Das Köpfchen, ja. Ich raff nix. Können wir gerne auf uns alle ausweiten. Ja. Das ist gar kein Problem heute. Ne, in der nächsten Runde sicherlich etwas, weiß ich auch nicht, spannender, besser kann man das sagen. Zumindest geordneter. Und es bleibt dabei, wenn noch jemand mit hier rein möchte, der irgendwie die Chaosrunde komplettieren möchte, des Spieles wegen, der das gerne tun. Aber mir fallen langsam keine Buchstaben mehr ein, die da irgendwie Sinn ergeben könnten, sodass es sich ein Wort zusammensetzen würde. Ich nehme ein Nordpol. Ein Nordpol ist nicht vorhanden. Warum habe ich das befürchtet? Und somit, was kommt nach dem Kopf? Der Hals? Naja, der Körper. Wie einzelne Wirbel? Der Körper. So der Körper, so der Strich nach unten, an denen dann noch Beine und Arme rein. Ach ja, stimmt, das ist ja ein, also nur die Wirbelsäule. Genau. Herr Freider. Ich glaube, ich habe einen Geistesblitz. Wie? Das wird spannend. Mein Geist blitzte. Ein Haar. Nein. Linkes Bein oder rechtes Bein? Rechtes Bein. Rechtes Bein. Ich nehme ein P. Ja, ein P befindet sich an Stelle 1 und 4. Das könnte jetzt dazu führen, dass ich entweder zu viel gesagt habe und somit jetzt das Wort verlost habe. Oder dass Rainer auf dem Schlauch steht und ich gleich lösen kann. Ich weiß, was das Wort theoretisch ergeben könnte, aber da, ja. Ich nehme ein T. T. Weil es an Stelle 6. Cool, dann kann ich jetzt lösen, indem ich einen Buchstaben sage. Es gehört ein R hin, wa? Ja, ein R wie Rolf, Stelle 3. Grandios, und damit haben wir 15 Buchstaben zusammengesetzt zu einem Perpetuum mobile. Richtig. Da soll noch einer sagen, es gibt's keins. Sehr schön. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie gelöst habe, bin ich wohl dran, wa? Ja. Dann, warte, eins. Mach mal mit Geräusche. Die Karte für Augsburg. Eins, zwei. Aber das wollten wir. Ja. Also hoffentlich verzählt sie sich nicht, sonst bin ich wieder dran. Naja. Ich kann sagen, dass ich das Wort schon gekannt habe, um jetzt mal den Stream weiter zu unterhalten. Das kann ich nämlich sehr gut, weil ich einfach sinnlos vor mich hinreden kann. Du solltest Politiker werden? Ja, zum Beispiel rechnen kann ich nämlich auch nicht. Dann sollten wir als nächstes ein Mathe-Spiel spielen. Oh, nö, ich kann auch kein Mathe. Also von daher. Wobei... Ein Diktat, ein Aufsatz oder Diktat. Ich habe ein 11 Buchstaben langes Wort mir ausgesucht. 11 Buchstaben, ja, Moment, Jim. Eben hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich nummeriere es nochmal durch. Das richtig. Sehr 1, sinnvoll. 2, 3, ich zähle laut mit. Ja. Dann könnt ihr mich korrigieren, wenn ich wieder was auslasse. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Das ist richtig. Ja. Super. Wenn du 11 Striche mit den Zahlen 1 bis 11 hast, dann ist alles. Ja, ja, ja. Genauso viele Striche wie Striche fürs Männchen. Ne? Könntest also jetzt einen Durchmarsch machen und 11 Buchstaben auswählen, die nicht. Ich möchte lösen. Ich fange jetzt mal einfach mal an. Und kaufe ein E, wie ein Emil. E findet sich an Stelle 6. Mhm. Ein I. An Stelle 4 und 7 zu finden. Ein A. Auf Stelle 8 zu finden. 8. Ein B. Leider nein. Da haben wir den Hügel aufgeschüttet. Ein H wie Honduras. Und den Pfosten hineingerammt. Ja, ein M. Ein M ist leider auch nicht dabei, somit haben wir den Querbalken gelegt. Eine Nordpol. Ein Nordpol ist der Korb, den wir an das ganze Gestell hängen. Moment. Da jetzt wieder im Hintergrund. Ich nehme ein. Es geht. Ja, ich habe kein Dings unten rechts, kein Soundmixer. Ich habe kein unten rechts, im unten rechts braucht man auch nicht. Ich nehme ein L. Oder was wurde gerade gesagt? Das ist an der Stelle egal, was gesagt wurde, weil ein L darfst du anstelle 3 eintragen. Okay. Was könntest du... Ja. Ja, hat mir gefallen. Mhm. Ja, was könnte man jetzt so nehmen? Pol oder Nord? Ein Pol ohne Nord darfst du an Stelle 1 eintragen. Schon wieder. Ja. Oh. Ich nehme ein U. Welches du an Stelle 9 eintragen darfst. Und ich möchte jetzt lösen. Es ist ein Polizeiauto. Du hast recht. Okay. Aber Polizeiauto beinhaltet das O an zweiter Stelle auch? Wir hatten noch kein O. Nee. Was habe ich gerade gesagt? U. Achso, U. Ursula. Dann habt ihr mich nur falsch verstanden. Das ist ja egal. Dann haben wir dich beide falsch verstanden. Hast du das ganz grandios hingekriegt, ein O wie ein U auszusprechen. Dialekt. Bestimmt. Wahrscheinlich. Ja. So, es ist die ganze Zeit immer so still zwischendurch. Wo ist denn hier der, wie heißt er noch? René? Ja. Der kleine Wilde ist heute irgendwie in einer anderen wilden Veranstaltung festgesetzt oder so. Ja, ich. Ist ja nicht. Ja. Ja. Ich hätte ja auch, wie gesagt, gerne noch irgendjemand anderes Wildes mit reingenommen, aber die Wilden scheinen heute. Komm jetzt ich dran, ich glaube ja, gell? Dennis ein Wort hatte, ich ein Wort hatte, dürftest jetzt du dem nächsten Wort dran sein. Jetzt wird schwierig. Zwölf. Zwölf. Sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt kann ich nicht mehr weiterzählen. Das hat mir eben schon mal festgestellt, dass du nicht zählen kannst. Ja, aber Französisch kann bis heute irgendwie immer noch nur, das hat mir meine Lehrerin damals im Französischen immer, hat schon mal bemängelt, irgendwie nie weiter als 10. Obwohl, ich habe schon mal hingekriegt, glaube ich, bis 20 zählen. Naja, geht nicht mehr. Langes C und so. France, Douce, nee. Dres, nein, das oder? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Schwanz drüber. Jetzt gleich? Bitte? Jetzt gleich. Gut. ich würde sagen, wir starten mit einem E. Stelle 8 und Stelle 11. Was nehmen wir denn? Ein Nordpol? Nein. Dann ist das Hügelchen aufgeschüttet. Sehr schade. Ich hätte gerne ein Matter. Nein. Damit sei der Pfosten gesetzt. Ein L wie Leonard. Stelle 1. Okay. Ein Ida. Ein wie bitte? Ida. Nein. Schade. Querbalken. Ein E wie Emil. Hatten wir doch schon. Ach, stimmt. Das ja, hatten wir schon. Ja, ich sehe es ja. Ich sehe es ja gut. Okay, dann ein D wie Dora. Nein. Jakob. Ein Vogel-V. Nein. Oh, der Strick. Ich nehme mal ein X wie Xaver. Nein. Das Köpfchen hängt. Ich glaube, ich werde das Wort noch nett auflösen, falls irgendwelche Buchstaben genannt werden, die ich nicht beachtet habe. Oh. Was? Nee, das stimmt schon. Das stimmt schon alles. Hein Gustav? Nein. Was ist das denn für ein Wort? Damit hängt die Wirbelsäule. Welche Buchstaben wurden eigentlich schon alle genannt? Na, dass ich doch irgendwas. Also wir hatten schon D, V, X, N, M, I, G, E und L. Okay. Nee, war keins dabei. Gut, ich bin dran. Ich nehme ein H wie Holger. Stelle 10. Achso, ich habe es recht schon bei denen aufgeschrieben, die da nichts sind. Okay. Ja, Alex, jetzt aber. Ulrich. Ja, Stelle 3. Doch, auch so häufig. Ein A wie Adolf hatten wir auch noch nicht, oder? Nein. Dann nehme Stelle ich 2. Bertha. Nein. Linkes schon. Oder rechtes Bein hatten wir schon? Nee, Bertha hatten wir nicht. Gut. Linkes oder rechtes Bein? Ich bin überfordert. Dann machen wir rechtes Bein. Such dir eins aus, genau. Ein S wie Siegfried. Nummer 5. Es ist aber schon ein deutsches Wort, ja? Ja, ja. Ich, Gustav hatten wir schon, ne? Ja. Theodor. Ja, Nummer 4. Okay. Ach du meine Scheiße. Ein R wie Richard. Ja, Stelle 7 und 12. Aber auf 12 ist doch schon ein E. Was? Nein, das war 11. Ah. Im Chat steht das übrigens nochmal. Ja, der Spotto macht da einen richtig guten Job. Besser als ich. Ja, dann weiß ich ja schon, an wen diese Runde jetzt wieder geht. Es dürfte dann jetzt an den Dennis gehen, ne? Du bist doch dran. Hm? Du bist doch dran. Ich bin dran? Hm. Okay. Na gut, dann kann ich tatsächlich lösen. Das ist ein Lautsprecher. Hm. Ja, richtig. Yippie! Gut, nächstes Spiel. Nächstes Spiel, und zwar... Achso, ich bin gerade hier im Live-Ticker versackt. Ich dachte, es wäre ein Tor, aber es ist doch nichts. Wenn du schreist, nächstes Spiel, und zwar was? Ja. Eckenraten. Ging ja nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Was können wir denn ganz gut spielen? Topfschlagen. Melodien gurgeln, ne? Auch ein interessantes Spiel, ja. Ich fange an. Wobei aus dem Chat gerade der Einwurf kommt, dass Hangman irgendwie ein schönes Spiel sei und man auch vielleicht noch eine Runde spielen könnte. Das dachte ich auch. Irgendwie. Aber jetzt ist schon zu spät. Jetzt ist schon zu spät. Schon, ich habe zwar jetzt das Wasser gerade hier runtergeschluckt, aber ich kann es ja nochmal wieder hochholen. Also das Spiel fand ich auch doof. Ich habe nicht mal Wasser da. Lecker. Ich habe keine Idee. Keine Idee. Mach's nochmal bitte. Moment. Achso, alle meine Entchen. Alle meine Entchen. Nein. Falsch. Ich habe weiterhin keine Idee. Ja, klasse. Mach's nochmal, bitte. Jetzt ist gut. Du lässt mich hier nicht verarschen, ne? Du lässt mich hier nicht bloßstellen. Oh. Aus dem Chat kommt die Idee Gangnam Style. Nein. Immer noch alle meine Entchen. Okay, vielleicht doch ein anderes Lied wählen. Ich weiß auch nicht, wie das überhaupt rüberkommt. Normalerweise müsste man das super hören. Das lag, glaube ich, nicht an der akustischen Übertragung. Nein? Nein. Gut, ich versuche nochmal was anderes. Mhm. You're the one that I want. Ja, richtig. Bang. Was war die Lösung? You're the one that I want. Ah, ja. You're the one that I want. Von John Travolta und Olivia Newton aus Grease, glaube ich. Und was wäre das erste gewesen? Take my breath away. Oh Gott. Okay. Oje. Es stellt schon wieder Anforderungen an mich, die ich fast nicht vermag zu erfüllen. Mein Gehirn ist doch gerade so leer. Daff, hast du dir inzwischen Wasser geholt und kannst die Runde irgendwie machen? Nein, ich habe auch nicht vor, mir Wasser zu holen, irgendwie. Ja. Ich hab gedacht, bevor ich irgendwie drankomme, lenke ich das ganz geschickt irgendwie ab, sodass man jetzt eine Runde... Kniffel spielen. Kniffel. Oder, Kniffel. Doch, Kniffel heißt es. Oder Mexle. Mexle? Mexle. Dazu braucht es Würfel und man muss die Möglichkeit haben zu sehen, was der andere gewürfelt hat. Das ist ja schon klar. Nein, nicht direkt. Wieso? Warum? Sonst kann man doch ständig behaupten, ich hab einen Max. Ja, und? Du vertraust ja auf die Ehrlichkeit. Oh, der auch keine Würfel da. Beim Würfelspiel. Denn Gott würfelt nicht. Okay, nee, ich möchte keine Würfelspiele spielen. Nee, ich auch nicht. Liebeswürfel höchstens. Das ist jetzt aber auch über den Podcast auch ein bisschen. Ja gut, aber da müssen sie wenigstens nicht alle den schäbigen Anblick ertragen, ne? Also bei manchen Menschen ist es eher was für den Hörfunk. Aber bei uns natürlich nicht. Von daher ist es schon schade. Ja, hast recht. Ja. Und Skat Online? Keine Ahnung. Ich kann kein Skat. Nee. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Ich bin Jens genauso. Also mein Vater hat das irgendwie eine Weile gespielt und ich fand es auch sehr faszinierend, im Hunsrück zu wohnen und dort sonntags morgens irgendwelche Leute in der Kneipe sitzen zu sehen oder vor der Kneipe im Sommer mit dem Gebrülle ungewichst. Ich habe keine Ahnung, was die da gespielt haben. Ich mutmaße es was gerade, weil es waren immer drei Leute. Ja, apropos Hunsrück, ich habe jetzt alle drei Staffeln von Heimat daheim. Cool. Ja, geil, ne? Mit Doku. Cool. Ja. Ich war ja beim Bruder vom Filmemacher Edgar Reitz. Ja, der Bruder, der hat da beim Bruder von Edgar. Ja, ja, der hat. Von Edu, wie man sagt. Der hat im Morbach einen Augenoptikerladen. Mhm. Und ich wollte mir da eine Brille kaufen. Und der Typ, also ich finde wenige Leute gruselig, aber der ist gruselig. Der starrt einen an, sagt kaum was. Das ist so richtig schön, wie der Typ in Need for Things. Kenn ich nicht. In einer kleinen Stadt? Nicht gelesen, nicht gesehen? Nee. Solltest du nachholen. Ich notiere es mir. Also fast lesenswerter als sehenswert, aber sollte man sich mal reintun. Ich ist gerade der einsamste DJ der Welt. Ich das fertig habe, vielleicht. Ja. So, nun haben wir weitere 5 Minuten mit Quatschen verbracht und nicht mit Spielen. Richtig. Ich bin für weiter Quatschen. Quatsch dir mal weiter. Also ein Spielecast, kein Quatschcast. Ich würde sagen, wir haben aber noch einen Spielecast und keinen Quatschcast. Ja, das ist so anstrengend. Oh, komm, lass uns eine Runde Stadtlandfluss spielen. Ich wäre ja mal für Dings da. Dings, dazu bräuchte ich aber irgendwie ein paar Kinder, die irgendwelche Sachen erklären. Ja, richtig. Kannst du nicht mal einfach da in die Kita einen Rekorder mitnehmen und... Ich habe inzwischen keine Kita mehr, denn sind inzwischen eine Schulklasse und die haben Besseres zu tun, ach, als irgendeine Scheiße. Ja, richtig. Ja, die haben auch schon mehr Ahnung. Ne? Ja. Das ist doof. Scheiße. Muss ich mir überlegen. Tja. Könntest du natürlich irgendwie in deinen Job einen Rekorder mitnehmen. Ja, das darf ich ja nicht. Das kriege ich ja Ärger. Also, dann... Kann ich deine Sachen packen. Da darf man nicht irgendwie, wenn man das ansagt. Ja, da muss ich die gesetzlichen Betreuer nachfragen und so. Und also, das wirkt ja ziemlich, also was sollen die von mir denken? Na, du willst Spiele spielen und wolltest sowas wie Dings da. Nur andersrum. Na gut, dann nicht. Ja, im Chat kam gerade noch ein toller Tipp. Ja. Ob Kinder Besseres zu tun haben, regelt das Taschengeld. Okay. Was ist Dings da? Dings da war, glaube ich, damals mit Tommy Orner. Auch? Ja, aber zumindest kann ich mich jetzt nur an Tommy Orner erinnern. Okay. Wo Kinder irgendwelche Begriffe umschrieben haben und es waren meistens Prominente zu Gast, die dann diesen Begriff erraten mussten. Mhm. Bei Dings da war eigentlich immer ein Klugscheißer dabei. Boah, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, keine Ahnung. Fand das jetzt auch nicht so toll. Ja, es war eine der wenigen Sachen, die dann irgendwie in der Familie geguckt wurden. Insofern. Ich kann doch Obdachlosen-Dings da spielen. Obdachlosen. Suchen uns Obdachlose und die müssen uns mal die Dinge erklären. Welt erklären. Ja. Ganz groß. Das regelt wahrscheinlich auch das Taschengeld. Oder die Schnapsflasche. Aber das bringt uns jetzt momentan nicht weiter. Das ist wohl richtig. Ja. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja. Wer hat eigentlich gesagt, dass wir kein Hangman spielen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Dennis war es. Das habe ich nicht gesagt, ne? Doch, du hast gesagt, du hast es weggeräumt. Das habe ich nicht. Nö, habe ich ja nicht. Hab ich ja noch. Na, dann spielen wir doch noch eine Runde. Ja, schon wieder Hangman. Ja, ich habe sogar schon... Digital. Ja, du bist lustig. Sich beschweren und dann doch nicht. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe es schon weggepackt. Egal. Wir haben ja beschlossen, dass wir noch eine Runde spielen. Hast du nicht noch ein Quiz? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fürchterlich schlecht vorbereitet, da ich mich die letzten beiden Abende am Pariser Platz rumgetrieben habe, weil da so ein paar Asylanten rumsitzen, der Meinung sind, sie müssten ihre angemeldete Demo, die bis zum 5. geht, auch durchziehen. Und die brauchten was zu abends zu trinken. Das war dann wichtiger als unser Spielecast, oder wie? Das war es nicht, weil sonst wäre ich aktuell auch dort und es war nur irgendwie in der Vorbereitung jetzt noch nicht so richtig viel Zeit dran. Immer alles auf die Ausländer schieben, ne? Genau, die Ausländer sind scheiße. Deswegen konnte ich nicht. Ja, genau. So will ich das auch festhalten müssen. Die Ausländer sind schuld. Tja, Halbzeit in Münster. 0-0. 10 Buchstaben. 10 Buchstaben. Okay. 10 Buchstaben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Während ihr nämlich geredet habt, war ich produktiv. Das ist grandios. Kennt man sogar von dir. So, wer soll denn beginnen? Macht doch Schnick, Schnack, Schnucks. immer der denn dumm fragt. Ich habe ja nicht dumm gefragt. Okay. Ja, dann fängt also, auf drei Schnick, Schnack, also auf drei Schnick, Schnack, Schnuck, also jetzt eins. Ein H wie Holger. Nein. Und der Berg ist aufgeschüttet. Ein Emil. Zwei und zwei. Zwei und zwei? Mhm. So. Also nur zwei. Ein, ja, wieder ein A wie Adolf. Neun. Neun oder heißt es nein? Neun. Okay. Das ist jetzt nicht sehr viel eindeutiger, aber ich schreibe es mal in die Neun. Ein I. Nein. Und der Pfosten steckt. Ein M wie Martha. Nein. Und der Querbalken liegt. Ein N wie Nordpol. Nein. Ich habe jetzt hier Him stehen, cool. Ne? Was hast du da stehen? Him, H-I-M. Ah. Jetzt kommt natürlich ein M dazu, jetzt ist es vorbei. Also Nordpol war ja nicht dabei. Dann nehme ich doch ein K wie Clara. Nein. Noch nicht. Ein L wie Löwe. Nein. Willst du sagen, ein L wie LOL? Ja. Ein L wie LOL. Wäre doch auch richtig gewesen, oder? Ein K wie das Kamel. Nein. Wäre denn nicht gerade das K wie Clara? Wieso habe ich das nicht aufgeschrieben? Aber das hat, das war, kann mich, nein, das war, nee, verdammt, ja, dann habe ich aber nochmal hier. So, ein, nein. Kein Ö. Ein T wie Taurus. Ja, Nummer 6. Mal so ganz nebenbei, habe ich überhaupt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 7. 4, 5, was? 6, 7. 7 mal, 7 Buchstaben waren bis jetzt falsch, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, ja. Nein, nur 6 Stück. Hä? Das K war doppelt. Ah, 1. Nee, aber es ist ja trotzdem noch H-I-M-N-K. Ach so, scheiße, ich habe das K tatsächlich zweimal aufgeschrieben. Ich bin. Ja, eins, so, zwei, drei. Ich habe aber auch meine Medikamente. Sechs, sieben. Genommen. Ah, ich habe, okay. Ja, nee, ich habe auch eins doppelt aufgeschrieben. Ich bin toll. Okay, dann nehme ich nichtsdestotrotz jetzt das G wie Gustav. Nummer eins. Gustl. Der ersten Stille. Ich nehme das das S wie Siegfried oder auch Sigrid. Nummer 7. Jetzt wollte ich gerade bei der 7 eine 7 hinschreiben. Oi, oi, oi, oi, oi. Das steht schon da, das brauche ich nicht mehr nehmen. Ein U wie Ulrich. Nummer 4. Hm. Was gibt's denn noch für Buchstaben? Ein O wie Odin. Nein. Schade. Oh, ich muss diesen blöden Sparmodus hier noch einen Scheiß. Damit hängt die Wirbelsäule. Ein Richard. Ja. Ja, wo? Nummer 5. Also ich kann lösen. Ich auch. Echt? Ich bin dran. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wenn ihr alles schon lösen könnt. Weißt wir alle, aber du, Alex. Was wir alle sind. Wir sind alle Alex. Ja. Ja gut, dann aber er hat das, von ihm kommt ja das Wort, ist klar, dass er lösen kann. Ja. Es sind? Ja, da fehlt ein Buchstabe. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch... ja. Also Geburtsjahr. Nein. Eigentlich dann Geburtsname. Tag. Eigentlich Tag. Ja, ich habe das T vergessen. Zu erwähnen. Und das zweite. Ja, ja, okay. Ja, das passt schon. Der passt ja doch. Ihr ja. habt gewonnen, ich habe verloren. Da fehlt doch schon nichts. Wollt also, ihr ein neues Wort oder soll ich nochmal eins? Wollen wir jetzt nochmal wieder Hangman? Ja, wenn du jetzt nicht eine bessere Idee hast. Ja, wer bin ich? Okay. Das ist kompliziert. Jein, wir sind ja alle im Chat, oder bist du im Chat? Ja, du bist im Chat. Ja, ich bin im Chat. Das heißt, ja, wir gehen jetzt kurz in den Query und klären, wer der Dennis ist. Und, was machen wir? Wo gehen wir hin? In ja, ein... Skype geht ja auch. Oder ja, bei Skype kann es ja wieder jeder lesen. Ja, dann... Ja, passt schon. Ja. Okay. Ach so, jetzt weiß ich auch, was ihr meint. Okay, wer denkt sich denn für wen einen Namen aus? Ich zusammen mit dem Duffreider für dich und du zusammen mit dem Duffreider für mich. Da müssen wir uns jetzt noch absprechen. Ich dachte, jeder nimmt einen und dann, also du gibst zum Beispiel dem Duffreider einen, der Duffreider gibt mir einen und ich gebe dir einen und dann haben wir es doch. Auch gut. Das heißt, wer gibt wem einen? Ich gebe. Du, das ist mir egal. Das könnt ihr euch aussuchen. Wir machen wie Pastor Assmann. Aber wir sollten es jetzt doch schon festlegen. Du hattest es gerade so schön aufgegliedert. Wer gibt wem? Achso, du dann dem Duffreider. Duffreider gibt mir einen und ich gebe dir einen. Das heißt, ich teile dir mit, wie der musst du dann, zu heißen hat. Genau, und ich und ihm, wie du zu heißen hast. Mit. Und haben wir noch was vergessen? Okay. Okay, jetzt müssen wir erstmal was überlegen hier. Ach, verdammt. Okay, ich habe schon was. Wo ist er denn da? Oh Gott, kann ich das überhaupt? So, PM, ne? Genau. Das Schöne ist, wir haben ja das Internet zu auf unserer Seite. Das heißt, falls wir irgendwas nicht wissen. Genau, da jetzt ein Private-Dings, ne? Ja, denke ich mal. Okay. Der darf gerne wissen, dass wir wie immer noch eine Stunde machen, lieber Fracker. Machen wir jetzt eine. Das heißt, Alex, du müsstest mir dann noch sagen, wer. Dann haben wir es, ne? Habe ich dir schon oben mitgeteilt. Wo denn? Na, dann musst du weiter hinten. Wieder die Pfeile benutzen. Mhm. Ah, da. Ich bin so stolz. Okay, schreib mir das noch ab. Wobei, nehmen wir nur den Künstlernamen oder falls es einen wahren Namen gibt, auch den wahren Namen? Ich habe keinen Künstlernamen. Beziehungsweise der gängige Name. Was? Ich weiß bei den meisten Leuten nicht, ob sie einen Künstlernamen haben und wenn ja, wie sie mit normalem Namen heißen. Also den gängigen Namen einfach. Ja, alles andere wäre irgendwie affig, glaube ich. Ganz gut zu der Anmerkung von Elsbotto möchte ich noch anmerken, dass um 20.15 Uhr kommt auf ZDF Neo. Verdammt, ich habe Scott Pilgrim vs. The World. Also... Wann kommt, nur noch, wie bitte? Wann kommt es? 20.15 Uhr. Ach gut. Ja, ach egal, was soll's. Habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich mir mal angucken, aber war mir zum Auslandsausflug zu schade. Ja, falls uns wirklich keine Spiele mehr einfallen und wir in der Viertelstunde. Doch. Wir werden jetzt auch erstmal sowieso noch eine Stunde an diesem Spiel wahrscheinlich hängen. Ja, kann sein. Erfahrungsgemäß. Können wir denn jetzt starten oder? Ja. Wer fängt denn an? Bin ich männlich oder bin ich weiblich? Ich bin, nein, wie ging das noch gleich? Bin ich männlich? Nein. Das heißt, der nächste ist schon gleich, ne? Beim Nein geht's weiter. Ja. Warte, was? Und wer ist der Nächste? Sedafreider, passt das schön in meiner Auflistung. Okay. Habe ich eine Brille? Nö. Ja, oder? Stell dich jetzt mal nicht. Nein, siehst du. Keine Brille. Bin ich weiblich? Nein. Okay, also bin ich männlich. So. Warte. Ich habe schon verdrängt, ob ich jetzt gefragt hatte, ob ich männlich oder weiblich bin. Mein Gehirn funktioniert echt nicht mehr. Wartet mal. Ich bin weiblich, gell? Wer fragt jetzt mal wen? Nee, du fragst uns, wenn du dran bist. Und genauso mache ich das und Okay. Ja, doch, ich hatte es noch falsch im Kopf. Okay. Ja, ja. Lebe ich noch? Nein. Okay. Darf? Bin ich ein Mann? Nein. Lebe ich noch? Ja. Okay. Man kennt mich aus Funk und Fernsehen? Ja. Ich bin ein Schauspieler. Richtig. Okay. Mache ich auch Musik? Nein. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Gut, dann geht's weiter. Wer kommt ich? Nee, ich fürchte ich. Bin ich zufällig auch Schauspielerin gewesen? Ja. Zu Farbfilmzeiten? Ja. Bin ich jung gestorben? Nein. Schade. Jetzt komme ich. Lebe ich noch? Achso, ich beantworte immer. Alex, vielleicht möchtest du auch mal. Nichtsdestotrotz, ja. War ich in letzter Zeit in den Nachrichten? Boah. Das könnte man überprüfen, Sekunde. Überprüf das mal. Ja, zumindest war es jetzt nichts Großartiges. Also nichts, was jetzt irgendwie jeder mitbekommen hätte. Mhm. Also stell einfach nochmal eine weitere Frage. Bin ich eine wirkliche Person oder eher oder fiktiv? Also bin ich fiktiv? Ja, das ist ja. Nein. Bist nicht fiktiv. Ich bin Schauspieler. Man kennt mich weltweit. Ja. Okay. Ich lebe noch. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Ja. Okay. Momentan kann man mich in einem aktuellen Kinofilm sehen. Kann man das? Ich glaube nicht. Der Glauben heißt jetzt nicht wissen. Das muss ich jetzt mal ganz kurz rausfinden. Ja. Lass doch mal raus. So, Wechsel beim FC Augsburg. Was war die Frage? Ob in einem aktuellen Kinofilm zu sehen ist. Ich glaube nicht. 2011 das letzte. Ach, okay. Zumindest laut Tante Vicky. Mhm. Gut, dann geht's jetzt ja erstmal weiter. Hat man mich auch in Schwarz-Weiß-Filmen gesehen? Ja. Okay. Fuck. Ich wurde halt. Habe ich auch gesungen? Och, das, also man wird dich nicht daher kennen, aber ich kann ja trotzdem auch noch mal kurz. Okay, also ich war nicht irgendwie so ein Musical. Nein, gut. Das war nicht. Okay. Guck, das war meine Frage. Ich mach mal das Ding hier auf. So. Gut, aber ihr dürft ganz unverblümt weiterspielen. Jeff Reiter, it's your turn. Habe ich lange Haare? Muss ich nachschauen. Ja, sagen wir mal so, ist bekannt schon mit langen Haaren. Ja. Was nicht ausschließen soll, dass ab und zu Frisuren wechselt, ne? Schon ja, eher lange Haare, glaube ich. Bin eine Schauspielerin. Nein. Nicht vordergründig. Die ist Schauspielerin? Ich glaube, die hat auch schon mal Filme. So, dann muss ich das auch gleich noch aufmachen, damit das ja auch alles seine Richtigkeit hat. Ich gucke gerade. Nee, ich irre mich, okay. Siehst du wohl. Okay, dann bin ich ja wieder dran. Und zwar bin ich ein männlicher Schauspieler, der auch noch unter den Lebenden weilt. Man kennt ihn aus TV und Kinofilmen, weltweit bekannt, US-amerikanischer Staatsbürger und war als letztes 2011 im Kino zu sehen. Mhm. Ich bin ein weißer Schauspieler. Richtig. Okay. Weiß. So, an sich weiß ich schon ziemlich viel, aber jetzt gehen mir auch so die Fragen aus. Ich spiele in Actionfilmen mit, vorrangig. Jein. Okay, ja, dann mach ich. Nee, gut. Also auch. Ist das jetzt ein Ja oder Nein? Also war es eher ein Jein oder eher ein Jein? Es sind Nein. zum Teil Actionfilme, aber auch nicht. Okay. Schon, aber naja, egal. Was? Was egal? Nein. Wie war die Frage genau? Ob ich hauptsächlich in Actionfilmen mitspiele? Okay. Achso, dann nein. Ja. Okay. Hauptsächlich nicht. Ich hau jetzt mal in die Vollen. Bin ich zufällig Marilyn Monroe? Nein. Schade. Nein. Ja, die hätte auch gesungen. Aber schlecht. Ja, ist egal. Trotzdem kannst du davon was auf CD kaufen, ne? Kannst du? Diamonds are the girl. Stimmt, die hat ja noch mehr als nur dieses komische Happy Birthday gesungen. Ja. Ich habe nur dieses Happy Birthday gerade im Ohr gehabt und dachte mir, vielleicht. Gut, schade. Bin ich Politikerin? Nein. Das brauchen wir gar nicht erst nachgucken. Okay. Bin ich denn politisch aktiv? Ich denke nein, aber auch da gucke ich gerne noch mal genauer nach. Nein. Das sieht nicht so aus. Nee. oh je, Schauspielerinnen kenne ich doch alle gar nicht und ich bin schon tot. Bin ich denn Amerikanerin gewesen? Nein. Schade, das ist noch schlechter. Ich habe meine super tolle Frage vergessen. Ah. Ja, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um diese doch zu stellen. Ich habe sie vergessen. Ja, dann stell halt eine andere. Ja, ach so, ich dachte, du hättest vorhin vergessen zu stellen. Nee. Dann kannst du ja nicht so wichtig sein. Moment. Habe ich Kinder? Genau, das war's. Nö. Oder? Ich schaue. Aber nicht. Wobei das. Ja, egal. Nö. So, dann bin ich wieder dran. Bin ich religiös? Bin ich ein religiöser Mensch? Nicht, dass ich wüsste. Nein, eigentlich nicht. Gut. Bin ich Deutsche gewesen? Ja. Okay. Deutsche, die nicht gesungen hat. Scheiße. Mist. Kannte man mich nur als Schauspielerin oder auch so als Moderatorin oder sowas? Nein. Okay. Nehmen wir das jetzt als Ja oder Nein? Nein, also mach so, das. Ja. Ja, dann als Nein. Wenn du fragst, kannst du. Gut, ja, nein, darf. Ach so, nee, dann als Ja. Doch, nee, du hast gefragt, kannte man mich nur als Schauspielerin? Ja, gut. Ja, dann ist es ein Ja, dann darfst du weitermachen. Sehr schön. Habe ich nur Filme gespielt, keine Serien? Nein. Schade. Sieht man mich im Fernsehen? Ja. Schon auch. Ich bin Moderatorin. Nein. Nein. So. Was könnte ich denn jetzt noch fragen? Ich bin weiß, bin Schauspieler. Ihr wisst aber schon, dass ich keine Schauspielerin bin, gell? Ja. Ja, gut. Ja, das wissen wir. Okay. Weil wir wissen ja, wer du bist. Ich weiß es auch. Ach so. Ich bin, was, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es aber schwierig. Weil ich auch feststellen muss, dass es mir auch schwer fallen würde, irgendwie deins jetzt noch näher zu spezifizieren. Wenn ich meinst an deiner Stelle, ja, wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich jetzt auch Schwierigkeiten. Meine Güte. Aber jetzt mal so ein inoffiziell gefragt, den kennt man schon. Also den kennt man schon, ja, den kennt man. Okay, gut. Sonst wäre mir das ja niemals eingefallen. Ja gut, ich meine, ich könnte jetzt auch Sachen nehmen, die keine Sau kennt, die ich aber kenne. Ja. Ja. Okay, gut. 2011, das letzte Mal im Kino gewesen. Spiele ich vorwiegend Hauptrollen? Schon, ja. Ja, heute schon. Vielleicht noch die Altersfrage, ne? Das wird vielleicht auch nochmal nicht so verkehrt. Ich bin jetzt, plus minus ein paar Jahre 50. Du bist ja, 63 geboren, bist du plus minus 50? Ja, dann wäre ich nächstes Jahr 50. Schon, ne? Ja. Oh. Gut. Ja, ich sag ja, Gehirn arbeitet heute nicht. Die Personen sehen ja im Kino meistens nie so aus, wie sie wirklich. Ach so, ja, gut, ja, das aber ist ich ja an der Stelle wurscht. Ja, genau. Okay, dann bin ich. Nee, scheiße, was war ich denn jetzt noch? Würde mich das Genre weiterbringen? Gibt's da einen Genre? Oder kann nein. Man das ich glaube, das kann man kein Genre zuordnen. Das sind ja, ist das jetzt Nein? Oder kann ich das zwei nein, fette nein, Listen nein. Mit Filmen. Also von ich könnte mal durchzählen, aber ich glaube Scheiße. Der macht noch nicht mal Musik noch nebenbei. Da können wir natürlich wieder, aber gut. So grobe 50 Filme sind hier auf jeden Fall aufgelistet. Okay. Aber keine Actionfilme. Also auch ist nicht hauptwiegend, ja, aber okay. nicht überwiegend Actionfilme. Ja, gut. Ach du Scheiße. Ach, mach die erstmal weiter. Ich muss mir irgendwie, das, sonst dauert es jetzt lange, ich muss mir eine gute Frage überlegen. Du bist dran. Du hast recht. Man kennt mich aus Serien. Kennt man mich aus Serien und Filmen? Ach so. Oh, verdammt. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Fuck. Bin ich denn eher Hauptfigur? Also Hauptdarsteller? Jein. Super. Kann man jetzt so nicht sagen. Ich bin nicht Hauptdarsteller. Aber doch, ich würde schon sagen, dass. Ja, ja. Ich bin eine deutsche Halbhauptdarstellerin. Was soll, wer soll denn sowas kennen? Mal direkt die Hauptdarstellerin ist auf jeden Fall schon. Nimm das mal einfach als ja. Das ist schon doch. Okay. Okay, wenn Mutter Ballmer nicht mehr leben würde, würde ich sagen, ich bin Marie-Louise Marian, aber... Die hat doch in keinem Film mitgespielt, oder? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon, oder? Weil ich jetzt auch nicht sagen kann, wie das mit Filmen, also Filme eher wenig, also es ist nicht unbedingt für die Filme bekannt, sagen wir es mal so. Oder? Okay. Mal gucken, mal. Dann haue ich mal den nächsten deutschen Namen raus, der mir irgendwie einfällt. Witta Pohl. Nein. Schade. Ist sie die Alter schon, die ist letztens gestorben, ne? Die ist irgendwann mal gestorben. Diese Drombusch. Ja. Jetzt komme ich wieder. Ich komme. Ja. Ich bin verheiratet. Du bist seit... Ja, verheiratet. Ja. Kurzum, wollte ich sagen. Okay. Also nicht so lange. Ich habe braune Haare. Du hast braune Haare. Ja. Oh. Okay, jetzt wird's schwierig. Man kennt mich aus dem Fernsehen, ja. Schon auch. Ja. Was weißt denn du eigentlich bis jetzt über dich? Also ich bin eine Frau, ich bin eine wirkliche, lebendige Person. Ja. Ich habe keine Brille, ich bin keine Schauspielerin, habe keine Kinder, bin nun in der Politik. Aber man sieht mich im Fernsehen, wobei ich auch keine Moderatorin bin. Ein Mann und braune Haare. Ja, das ist soweit so richtig. Ja. Naja. Bin ich international bekannt? Ja. Mhm. Englisch ist meine Muttersprache. Ja. Ja. Okay. Ich bin in Amerika bin Amerikanerin. Nein. Nein. So, jetzt habe ich mir nur gar keine tolle Frage ausgedacht. Toll. Klasse. Super. Okay. Was kann man da jetzt noch fragen? Ich glaube, ich sollte einfach mal Schauspieler raten, anstatt auch eine Variante weiter zu bohren. Oder habt ihr noch einen heißen Tipp für mich, was man noch fragen, welche Richtung man ungefähr noch gehen könnte, obwohl, ja, Alex, du sagst ja schon, weißt du nicht. Ob du verheiratet bist. Ah, bin ich verheiratet. Ach nee, das geht ja, ja doch, das kann man fragen, ne? Ich bin verheiratet. Das muss ich jetzt erstmal nachlesen. Liest sich nach Nein. Ja, natürlich. Was? Doch, doch, doch. Was? Moment. Doch, natürlich. Oder? Ich gucke. Moment. Ja, doch. Moment, Moment. Ja, klasse. Ihr macht das schon. Hier steht nur von Plänen. Ah, nein. Ja, doch, du hast. Ja, ja, nicht verheiratet. Nicht verheiratet. Also nein. Ja, ist mir ja. Gut, ich wieder dran. Gut, gut. Ich kenne keine deutschen Schauspielerinnen. Manu. Ich habe sowohl Schwarz-Weiß als auch. Bin ich die Ehefrau von Ekel Alfred? Nein. Oh Mann. Ich kenne keine deutschen toten Schauspielerinnen. Darf. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Engländer. Richtig. Drin. Richtig. Kind. Oh. Puh. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du könntest vielleicht mal versuchen rauszufinden, was dein Beruf ist. Genau. Jetzt habe ich versucht. Nimmt man mich ernst? Oh, da ist die Meinung sicherlich gespalten. Ich kenne keine Engländerinnen. Kennst du sicher Engländerinnen? Also diese kennst du sicher. Ja, bin ich auch jetzt mal sowas von überzeugt. Okay, was war meine letzte Frage? Ob man dich ernst nimmt, aber woher soll ich wissen, ob man dich ernst nimmt? Also, okay, darf ich die Frage wechseln? Ja, natürlich. Ich bitte drum, ja. Bin ich relativ jung? Also bin ich unter 30? Nein. Okay. Okay, ich rate mal. Robert Downey Jr. Nein. Ich habe doch 2011 kein Kino geschaut. Ja, ich gucke auch immer nur so viel deutsche Filme. Verdammt! Ich war nicht so wirklich Hauptdarstellerin und soll trotzdem rausfinden, wer ich bin. Bin Deutsche, bin tot und weiblich. Mir fällt keine einzige deutsche Schauspielerin ein. Hatte ich blonde Locken? Ja. Scheiße. Komm ich? Nee, ich habe gerade ein Ja gekriegt, weil ich habe blonde Locken und habe immer noch kein Bild von mir. Habe ich in Nachkriegsfilmen mitgespielt? Ja, es ist schon, die Karriere fing schon, das ging halt los in der Nachkriegszeit, ja, kann man sagen. Okay. Und ich habe Serien. Da gab es doch noch gar keine Serien. Ich hab auch nicht gesagt, dass du mit Serien angefangen hast. Ja, natürlich, ich meine, gut, das, was du bisher gefragt hast, ist natürlich dann doch ein bisschen schwierig, aber du könntest ja auch noch andere Sachen fragen, dann wird es ja einfacher werden. So ist das nun mal in diesem Spiel. Was soll ich denn stattdessen fragen? Da gibt es zum Beispiel, gibt ja als Schauspielerin, ist ja nicht nur Fernsehen. Ach so, ich habe auch Theater gemacht? Ja. Okay. Ich habe... Scheiße. Oh, wobei, nee, Filme fingen auch schon, doch schon eher an. Also im Krieg schon. Auch schon, ja, im Krieg, ja. Ja, dann war das eben Nein und dann ist der DAF dran. Ich bin mit einem Mann verheiratet. Ja. Oder? Scheiße, schnell nochmal nachgucken. Ich glaube, schätze jetzt mal. Ja, sie ist mit einem Mann verheiratet, weil, wie gesagt, letztes Jahr. Ja, richtig, genau, da steht es ja. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann, richtig. Keine Ahnung. Ich bin Engländerin, schon allein dessen. Das ist ein Problem. Ja, das ist aber nicht ganz so wichtig, weil ich glaube, die ist nicht dafür bekannt und berühmt, dass sie Engländerin ist. Nee, richtig. Ja, aber ich... Also ich glaube, die wenigsten wissen, dass sie Engländerin ist. Ja. Aber ich habe doch gar nichts mit Politik zu tun. Richtig. Nee, richtig. Ja. Ich mache Musik. Nein. Nee. Nicht? Nein. Oh Mann. So, jetzt muss ich Schauspieler raten. Wen gibt es denn noch so, der um die 50 oder beziehungsweise nächstes Jahr 50 wird und 2011 im Kino war? Was gab es denn für Filme 2011? Das ist ja letztes Jahr gewesen. Ich glaube, der Film war jetzt nicht so dolle, dass man den sehen könnte. Okay, also. Gut. 50. Wer ist denn alles so 50? Die meisten, die man ja so kennt, die sind ja doch alle schon etwas älter. Ja. Oh, Amerikaner. Aber wenn das jetzt ein deutscher Schauspieler wäre, dann wäre es wahrscheinlich viel, viel einfacher. Da würden wir Sagen wir so, ich könnte dir einen deutschen Schauspieler nennen, der ungefähr auf diesem Niveau spielt, aber dann wäre es zu einfach. Ach so. Der ist wahrscheinlich auch ähnlich alt, ne? Deutsche Schauspieler. Muss ich mal gucken, wie alt der ist. Ich glaube nicht, dass der so alt ist. Doch, glaube ich wohl. Lass mich schauen, wie alt der ist. Der ist 63 geboren, doch, der ist auch so alt. Siehste. Trotzdem weiß ich nicht, wer gemeint ist. Moment, dann auf so einem Niveau. muss ich mal eben gucken, ob wir auch jetzt alle noch vom selben deutschen Schauspieler sprechen. Von welchem deutschen Schauspieler reden wir überhaupt? Mal gucken. Ja, wir reden vom selben. Okay, aber wer ist denn das amerikanische Pendant? Vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf so, aber bei mir ist es doch eindeutig diese, also ist es eindeutig diese Schublade. Frag doch nach Kindern zum Beispiel, so als Tipp. Wieso soll er nach Kindern fragen? Ich weiß, ja, das nicht, weiß ich doch nicht, Kinder wer da irgendwelche Kinder hat. Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Typ hat keine Kinder, keine Ahnung. Natürlich hat er Kinder. Ja, hallo? Wer ist er dafür bekannt? Egal, aber das geht zu weit. Freiburg im Breisgau ist er geboren. Ach, sag bloß. Alex, schreib mir mal ein Query, welchen deutschen Schauspieler du gemeint hast. Sekunde, muss ich erst mal wieder auf die richtigen Tab kommen. Fuhr, du hast doch einen neuen PC, du brauchst ja den Webchat nicht mehr. Ist das denn jetzt? Ja, nein. Wer gibt's denn da? Nein. Doch, das ist für mich ganz eindeutig eine. Aber nicht so, wie ich meine, aber. Also, das ist also wir reden jetzt von Tilman Valentin Schweiger, oder? Ja, wir reden über den Mann mit dem einen Gesichtsausdruck. Das ist ja. Der deutsche und richtige Til Schweiger, ja. Ach, Mann, das ist Wahnsinn. Und ich habe noch das Alter richtig geschätzt. Ist das nicht toll? Das ist heute auch Gott. Ah, herrlich, du bist der. Ja, Mann. Aber ich würde es jetzt so direkt sagen, dass sie. Also, das ist der Mann mit dem einen Gesichtsausdruck. Bei mir ist es im Deutschen der und im Englischen der. Oder im Amerikanischen. Ja, aber im Amerikanischen, der ist. Der Amerikaner, der ist viel cooler. Der spielt auch viel coole Rollen. Ich meine, naja, der Til Schweiger, der macht seine eigenen Filme. Ja, gut, aber das Ashton macht Kutcher? Der andere auch. Nein, nee, der ist noch nicht so alt. Ist er der noch ist so alt. Zu jung. Scheiße. Also, Alex kommt. Ich war Kriegs... und ich war Deutsche. Du hast keine Ahnung, ich komm. Du hast keine Ahnung, er kommt. Ha, ha, ha, ha, ha. Doch, doch. Ich bin nah dran. Ja, also mach. Ich hab nicht gesungen, ich war keine Hauptdarstellerin. Inge Meisel. Nein, wie heißt die andere, hatte ich gemeint. Scheiße, ich hab nicht Inge Meisel gemeint, aber egal. Okay, egal. Weiter. Ja, weiter, genau, darf. Okay, ich folge nochmal nach dem Alter. Bin ich unter 50? Nein! Was? Scheiße. So, ist es okay, das oder so. Zähl ich als Nein. Du bist unter 50. Fuck. Unter 50? Scheiße. Ja. Mach keine Musik. Mach keine Musik. Okay, was gibt's noch für so Bereiche? Ich meine, ich mach keine Filme. Ich bin im Fernsehen, aber ich mach keine Filme, ich mach keine Politik. Ich bin keine Moderatorin. Richtig. Ich bin verheiratet, aber naja, ich weiß nicht. Ich meine, so viel gibt's da ja nicht. Ich bin Nachrichtensprecherin. Nein. So, also, du hast gerade gehofft, du bist nah dran. Also, nein. Dann ist ja Dennis schon wieder dran. Ja, Augsburg führt 1-0. Das ist ziemlich scheiße. Gut, wen könnte denn das Pendant zu Til Schweiger sein? Das ist ein bisschen in meinem Kopf. Der amerikanische Schauspieler mit nur einem Gesichtsausdruck. Adam Sandler. Nein, also der ist schon nochmal. Also, der hat zwei. Den mit Til Schweiger zu vergleichen. Das war jetzt fast gemein. Ja, für wen denn jetzt? Fällt mir. Ja gut, dann ich schon wieder. Heidi Gabel. Ja, richtig. Yes! Du hast gegoogelt. Nein. Was soll ich denn googeln? Sie seid jetzt alle so leise geworden bei mir. Ach so. Das liegt an dir. Ja, ich habe auf dem Kabel gestanden. Ich bin der Champignon, mein Freund. Wir kämpfen bis zum Orange. Mach dir weiter. Ja, natürlich, ja. Machen wir weiter. Ich habe braune Haare. Ja. Lange, braune Haare. Ja. Eher so schulterlang oder eher doch so arschlang? Kann man das jetzt mit einem Ja oder mit einem Ja beantworten? Also, ja, genau. Ja, das war ja keine Frage. Stelle eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Nein, das war keine Frage, die man mit Ja beantworten kann. Mit Absicht. Ja, genau. Ach so, dann stelle eine, die man mit. Genau. Okay, ich bin nicht die Presse. Ich arbeite nicht beim BBC. Richtig. Nein, die Pressesprecherin vom BBC, was ist das denn für ein Promi, den jeder kennt? Ich wollte gerade sagen, ich google jetzt mal, wer die Pressesprecherin beim BBC. Ich bin halt so mehr oder weniger prominent. Ja, du bist schon so richtig prominent. Ich bin schon so richtig prominent, okay. Ich kenne deutsche Promis, aber. Das war doch ein Ja, oder nicht? Oder? Was denn? Achso, du bist noch dran, oder was? Ja, ja. Ich weiß es nicht so genau, wer gerade dran ist. Ich glaube eigentlich eher nicht. Ich habe gefragt, ob ich nicht beim BBC bin, und das war ein Ja. Ach so. Ah. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja. Hat er recht. Für was wird man alles prominent? Ich habe sowas wie das... Ich habe nicht im ASI-TV mitgespielt. Richtig. Oh, das wird schwierig. Habe ich viel Geld? Boah, davon ist auszugehen. Verdient zumindest ganz gut. Ob das noch da ist, ist eine andere Frage. Oh, könnte natürlich sein, dass es inzwischen versoffen ist. Das weiß man ja nie. Ja, ich nehme keine Drogen. Das kann man aktuell nicht wissen. Und für die Vergangenheit würde ich sagen, Map. Genau. Das bringt mich eigentlich alles nicht weiter. Das macht ja nichts, du bist ja auch gerade gar nicht mehr dran, weil das war ja gerade falsch. Ich nehme keine. Das war. Also gehe davon aus, dass jemand, der irgendwie mal so drauf war, irgendwie nicht ohne Drogen auskommt. Ach so. Und ich suche immer noch den Schauspieler mit dem einen Gesichtsausdruck. Er hat schon mehrere. Er kann mal lachen, glaube ich. Und ja, also halt ungefähr so viele wie Til Schweiger, oder? Er kann mehr, glaube ich. Spiele ich in ähnlichen Rollen wie Til Schweiger? Nee, Til Schweiger macht ja nicht irgendwie die Hauptrolle. Du machst schon eher die Hauptrolle. Nee. Also ich meine jetzt generell, wenn man sich so kein Ohrhasen... Nein. Manta. Nee, du spielst in anderen Filmen. Ich glaube, in den Filmen, die du... Also, Til Schweiger macht ja... schon mit Realitätsbezogenheit, halt, würde ich eher sagen. Mm. Da, nee. Mm. Achso, der macht nicht mit Realitätsbezug. Auch, aber anders als Til Schweiger. Oh Gott. Ja gut, weiter geht's, ne? Ja. Ja. Achso, ich, man sieht mich auch im deutschen Fernsehen. Ja. Ich mache keine Musik. Ich rede dann im Fernsehen, wenn ich mal im Fernsehen zu sehen bin. Auch. Ich gebe also Interviews. Auch, ja. Ja, das ist eher selten, glaube ich, oder? Doch, bestimmt auch mal. Ich hab ist das mein... jetzt so eine, die Schnauze hält? Noch eine gelbe Karte für Münster, das gibt's doch mal nicht. Habe ich mein Geld eher verdient oder gewonnen? Also das sind jetzt... Ich habe mein Geld eher verdient. Ja. Ja. Durch ständige Präsenz und sowas, ja. Ah. Oh. Das ist verdammt schwierig. Und wenn ich das eingebe bei Videosuche, bekomme ich zumindest nicht hauptsächlich Interviews raus. Nein, ich würde sagen, die Dame ist eher schweigsam, wenn sie im Fernsehen ist. Also es wird eher über sie berichtet, als dass sie selbst im Fernsehen ist. Paris Hilton hat blonde Haare, gell? Ja. Und die schaut keine Engländerin. Richtig. Ah. Ich bin nicht durch Anzüglichkeit bekannt, oder? Also so mit Freizügigkeit. Ja, doch, oder? Ja, auch wahrscheinlich. Ne? Mal besoffen, nicht ordentlich aus dem Auto aussteigen. Ah, nee. Das machen sie aber alle. Das oder? Machen sie alle. Ich wollte gerade sagen, das zählt dann nicht und sowas. Nö, also das passiert schon, glaube ich, schon mal. Ist Angela Merkel bestimmt auch schon mal passiert. Oh nee, wenn ich trinke. Ups. Ups, hat sie gesagt. Ja, keinen Schlipper angezogen, wa? Du bist dran. Vielen Dank, das war mein Gehirn. Ich bin dran, ja. Ich glaube, ich sollte mal vom Til Schweiger wegkommen. Ja. Ja. Drauf. Es ist nicht Til Schweiger. Richtig. Mhm. Ja, den hatte ich ja vorher noch erraten direkt, ne? Was ich sehr sympathisch finde. Ach, Scheißendreck. Was meint denn jetzt? Was gibt es denn so für tolle Schauspieler, die nächstes Jahr Geburtstag haben? Alle. Aber die nächstes Jahr 50 werden. Natürlich, vielleicht kriegt man das darüber hinaus. Interessante Idee. Ja, super Idee. Es ist nicht Scott Pilgrim. Der ist ja auch nicht 50. Der hat ja gerade lange Haare. Der hat gerade lange Haare, der Schauspieler? Ja. So. Schulterlang aber. Ja. Schulterlang. Ah, stimmt. Dann ist das. Frag doch nach seinen Kindern. Welche Kinder? Oh, ja. Ja, toll. Was soll ich dann? Dann sagst du mir ja. Ja. Und dann bringt mir das wahnsinnig viel. Ich lese jetzt nochmal, ob der irgendwas mit Kindern hat. Dann kannst du ja weiterhin wegen den Kindern fragen. Ja, was soll ich frag fragen? Doch. Frag Kinder doch sind. Meine Kinder sind auch berühmt. Na, jein. Also sie sind berühmt, aber wegen dir. Ach so. Brad Pitt. Richtig. Ja. Der hat berühmte Kinder? Ja, natürlich. Weil wegen der Adoption. Ja gut, die sind in der Masse dann und Herkunft dann, aber man kennt ja keine Kinder jetzt von denen. Also. Ja, dann ist unsere Kate Moss die letzte, die nicht aufgelöst wurde. Ja, so sieht's wohl aus. Die macht aber, Kate Moss macht aber schon Filme, oder ne? Ah! Wir leben nicht. Wikipedia hat ganz fürchterlich wenig über die Frau zu sagen und definitiv nichts von Filmen. Ah. Sie trank Alkohol und begann Drogen zu nehmen, ist einer der Sätze, der am meisten raussticht für mich. Mhm. Ja, also da wäre ich auch so vor. Model? Ja, da hätte ich drauf kommen müssen irgendwie. Naja, so, egal. Noch 10 Minuten und Münster hat kein Tor geschossen, muss aber jetzt das Tor bringen, um noch den Ausgleich zu schaffen. Ja, dann. Ja, scheiße. Drücken wir jetzt kollektiv die Daumen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Echt? Die hat... Mhm. Mann, komm. Elfer raushauen oder so. Ja, mit was verbringen wir unsere letzten 20 Minuten? Sollen wir normal? Ich gucke gerade einen Film. Bitte? Guckst du einen Film? Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, ich guck's. Gott, das ist aber nicht toll, jetzt noch nebenbei was anderes zu machen. Doch, doch, das passt doch. Ich wäre eh nicht auf. Ja, doch. Ich gucke ja ohne Ton. Manchmal bist du auch eher lustig, kann das sein? Unabsichtlich, ja. Hm. Aber das bin ich immer, weil ich bin nicht so wichtig. Weil du bist. Ja. Aber was ist denn das hier? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist hier immer mal laut, mal leise. Ja, dann hast du wohl was kaputt gemacht. Ja, scheiß Kram. Mhm. Also wir können noch eine Runde und nächste Woche dann wieder richtig. Nächste Woche, wie, noch eine Runde und nächste Woche wieder richtig? Was heißt das? War das jetzt heute falsch? Nein, aber das war ja nicht wirklich vorbereitet von Alex. Ja, das stimmt allerdings. Das tut mir auch ganz fürchterlich leid, aber. Ja, aber das macht ja nichts. Das ist halt so. Gerade küssen sie sich. Ja. Die in den Film. Ach so. Ja, Ja, was könnte man auch schnell auf die Schwampfasser nicht vorbereitet, ne? Geht nicht. Ach, ja, Schwampf, doch, ich, Schwampf, ja, können wir noch eine Runde machen. Komm, voll ich, Schwampf habe ich da. Okay. Ohne Schwampf. Jetzt muss ich viel nachdenken, das wird kompliziert. So, warte, Schwampf ist da. Da war noch was übrig. Ja, jetzt muss nur so lange Open Office sich öffnet, irgendwie ich kurz noch Wacht finden. So, wir haben da noch. Da haben wir noch. 8. Sie ist kommen, dass gleich 2-0 für Augsburg steht. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, wer fängt an? Schwampf. Ja, guck an. Was ist ein Donald Duck für ein Tier? Ich. Hä? Ja, du fängst an, genau. Ach so. Was ist ein Donald Duck für ein Tier? Ich? Nee, Schwampf ist die richtige Antwort. Ja, nein, das war doch, die erste Frage war doch, wer bin ich? Wer fängt an? Ah, ja, das war ja... Ja, und ich habe mit Schwampf geantwortet. Ja, komm, mach keinen Laube. Ja, okay, ja. Schwampf. Worauf fahren Züge? Ente. Wie heißt der grüne Drache von Peter Maffay? Schiene? Die Frage kann ich mal beantworten. Was? Du kennst nicht den grünen Drachen von Peter Maffay? Nein. La la la la la la la la. Hab mich immer noch so wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Ich gebe ab an... Und doch hat man mich tief verletzt. Aber irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Ich sag einfach mal, ja, mach mal weiter. Mir fällt gerade auf, dass ich wirklich jeden Scheiß kenne. Ja, wollte ich jetzt so laut nicht sagen, aber gut. ja, dann fangen wir nochmal mit Dennis an. Was ist denn nur der Duck für ein Tier? Schwampf. Gut, worauf fahren Züge? Schienen. Nee. Was denn? Gleise. Was denn? Achso, jetzt bin ich, ja, ich bin doch Mensch. Du bist raus. Augsburg kommt jetzt gerade in die Bedrohle. Ach, du bist jetzt auch schon wieder abgelenkt. Der eine guckt Film, der andere guckt Fußball. Ihr seid gemein zu mir. Ja, dann mach mal beim grünen Drachen nochmal weiter. Bei mir. Ich bin wieder dran. Und welcher Buchstabe ist der 16. im Alphabet? Habaluga. Dankeschön. Das hat dir der Teufel erzählt. Ich hätte nicht gedacht, dass das der grüne Drache ist. Also ich kenne ihn schon, aber Peter Maffay hat mir in dem Bezug nichts gesagt. Okay. Wie heißt die Nase vom Elefanten? Ich muss zählen. Danke. P. Welcher Baum hat Kätzchen? Rüssel. Was ist der Dackel für ein Tier? Weide. Wie wird Fahrrad geschrieben? Buchstabiere. H-U-E. Hund. Wie heißen die Zähne von Kindern? F-A-H-R-R-A-D. Was bedeutet das Zeichen 00? Milchzähne. Wo wohnt Mickey Maus? Toilette. Was wird aus einer Raupe? Entenhausen. Wie heißen die vier Jahreszeiten? Kokon. Ja, gut. Wie heißt der Tag nach Silvester? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wie viele Tage hat die Woche? Neujahr. Und wie heißt der Bär aus Dschungelbuch? 7. Richtig. So. Waren das alle? Wenn ich jetzt fair aufgeteilt habe, ja, dann waren das jetzt alle. Gut. Ja, dann fangen wir wieder an. Wie heißt denn der Bär aus dem Dschungelbuch denn ist? Der Schwamm. Wie nennt man ein weißes Pferd? Balu. Wie viel ist 10 mal 10? Schimmel. Die deutsche Fahne hat die Farben Schwarz, Gold und? 100. Wie nennt man das, was aus einem Vulkan kommt? Rot. Richtig. Wer hat in dem Lied die Gans gestohlen? Bitte? Wer hat in dem Lied die Gans gestohlen? Der Magma. Bei welcher Farbe muss man an der Ampel stehen bleiben? Fuchs. Was ist der Wellensittich für ein Tier? Rot. Und zu welchem Fest bringt der Hase die Eier? Kanarienvogel? Vogel hätte mir gereicht. Ach so. So, hoppala, ich habe nicht ganz fair aufgeteilt, jetzt noch viel übrig. Wie viele Monate hat ein Jahr? Ostern. Welcher Uhu ist kein Vogel? 12. Wie heißen die beiden Freunde von Pippi Langstrumpf? Ich hab Scheiße, ich hätte nochmal nachfragen sollen. Ich habe die eigentliche Frage jetzt gerade noch nicht verstanden. Welcher Uhu ist kein Vogel? Ach so, ach Scheiße, Moment, ja. 12. Wie heißen die beiden Freunde von Pippi Langstrumpf? Klebstoff. Ja. Welche Farbe haben Bananen? Annika und Tom. Yay, wir sind durch. Cool. Das war spannend. Wow, die waren schwieriger. Findest du? Ja. Gut. Zumindest nach... Also ich hätte ein bisschen überlegen müssen, was mich dann rausgebracht hätte. So ist es gedacht. Ich fand auch die Buchstabiergeschichten zwischendrin schön. Ja, war nicht schlecht. Yay, jetzt hat endlich der Fracker Schwamm verstanden. Ja, ich glaube, mit Leuten, die das gut können oder halt besser können als die im genannten Beispiel, funktioniert, versteht man das auch besser. Ich glaube, es ist, weil diesmal, weil wir so wenige sind und nicht so viele und dann liegt es vielleicht daran. Ja, nee, aber letztes Mal wurde ja, das wurde ja auch nicht richtig gespielt. Das war ja durcheinander dann so. Also ja. Ja. Durcheinander ist das hier immer. Ja, aber ich meine, wenn man es richtig spielt, also so wie mir das jetzt gerade macht, dann und dann halt so, dass die Antwort geben, die Antworten halt auch richtig geben und nicht bei der zweiten Frage schon wieder aussetzen müssen. Oder sagen Schwampf. Und auf die zweite Frage antworten. Schwampf. Fand ich auch eine sehr schöne Variante. Ja. Oh, die letzte Minute läuft. Mir ist gerade ausspannend. Preußen muss noch ein Tor schießen. Damit es weitergeht. Preußen muss noch ein Tor schießen. Klingt dramatisch. Und? Tut es das? Ich habe ja nur den Ticker. Nein, bisher kommt da jetzt gerade noch nichts. Ja. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Wer ist jetzt das, der jetzt deiner Meinung nach gewinnen sollte? Preußen-Münster. Münster, ah, gut. Ich habe von Fußball so wenig Ahnung, dass ich nicht mal weiß, wer wie heißt. Also ich bin der Meinung, Fußball sollte man spielen, das macht dann auch halbwegs Spaß. Aha. Aber zugucken, so, ja, das ist wie Formel 1 zugucken. Da fahren na, halt welche. Komm, da ist aber schon ein Unterschied. Da rennen halt welche. Also Formel 1 ist ja total bekackt. Entweder soll man da fahren, dann macht das bestimmt auch Spaß. Also oder sehe ich das mit Fußball halt auch. Ja, ich nicht. Also. Oh Gott, das ist gleich vorbei. Ja, ich scheint dann vorbei zu sein. Also. Nee, ist, meinst du, da passiert noch was? Stimmt, bestimmt. Preußen schießt jetzt gleich noch ein Tor. Kann man es eigentlich theoretisch schaffen, vom Tor des gegenüberliegenden, ja. Kann man es schaffen? Ja, es haben auch schon Torwarte, Torwerte, Torwart, egal. Ja, aber Torwart haben auch schon Tore geschossen. Okay. Das kann man schon schaffen. Wie lang ist denn so ein Feld? Ich habe keine Ahnung. Du brauchst mich jetzt, keine Ahnung. So, super. Alle reden so von Fußball, aber wenn man mal was wissen will, haben sie keine Ahnung. Ja, das ist mir doch egal, wie lang das Feld ist. Naja, also dann müsste man halt. Das ist eigentlich interessant. 2,5 Meter hoch. Ja, aber wie viel rennen die da? Also, und wie oft rennen nicht die von A nach B und keine Ahnung. Nein. Das ist das Einzige, was ich mir immer denke bei Fußball, das muss doch anstrengend sein. Ja, das ist es auch. Die trainieren das halt Sportler, ja. Die Fußballfelder haben keine standardisierte Größe. Das heißt, ich kann mich jetzt hinstellen und kann irgendwie die Bekloppten spielen und kann irgendwo in der Wüste ein riesen Fußballfeld anlegen und kann sagen, ihr müsst jetzt hier spielen. Vor allen Dingen, wenn es in der Wüste wäre. Das wäre schon was. Ah, es gibt mehrere Standards. Ja, das ist auch super. Das ist ein sehr witziger Film. Ich verstehe Fußball noch viel weniger, als ich es vorher tat. Also wenn die nicht mal irgendwie abgesteckten Spielraum, also natürlich schon abgesteckten Spielraum, aber nicht mal irgendwie, wie will man denn sich denn auf irgendein Spiel vorbereiten? Dann muss ich ja... Hä? Ja, die sind, werden in Deutschland schon wohl, und beziehungsweise in Europa werden sie wohl alle die gleiche Größe haben, da gehe ich jetzt mal stark von aus. Das verwirrt mich. Was machen wir die letzten 10 Minuten? Über den Film also reden, den ihr gar nicht seht. Kurz mit. Über den Film. Ja, worum geht's denn in dem Film? So, da haben sie sich geküsst. Genau, eben haben sie sich geküsst. Was machen sie? Ja, sie fahren jetzt mit dem Bus. Lippen lesen kann ich schlecht. Ein spannender Film. Ja, das Problem ist, er ist gerade mit zwei Mädchen gleichzeitig zusammen. Und die eine ist schwarzhaarig und Asiatin, die andere ist cool und draufgängerisch. Das beschreibt dich mal etwa gleich. Ich bin lange eingeschlafen. Ist das nicht der Typ aus wie heißt es noch? Zombieland. Das kann sein, aber ich habe Zombieland nie geguckt. Oh, ja, das ist ganz gut. Er ist halt auch mehr so ein Hänfling, mehr so ein Nerd, eher. Also er hat eigentlich gar nichts drauf. Film, den ich nochmal allen wärmstens ans Herz legen möchte, Eagle vs. Shark. Okay. Machen die Wettrennen oder was? Nein. Und er hat die Tür von... Ganz, ganz toller Film. Es ist immer noch nicht vorbei, aber Riesenchance gab es gerade für Augsburg. Wollte gerade sagen, ist die Minute nicht lange? Ja, also Nachspielzeit, 3 Minuten Nachspielzeit. Was ist da eigentlich eine Nachspielzeit? Ja, es gibt auch Unterbrechungen im Spiel, wenn mal gepfiffen werden muss, wenn irgendjemand wieder am Heulen ist und dann muss der Arzt kommen und pusten und das wird dann halt gezählt so und dann gibt es das hinterher als Nachspielzeit. Sein Mitbewohner ist schwul und der schwule Mitbewohner hat den Freund seiner Schwester ausgespannt. Na super, jetzt erzählt ihr mir zwei verschiedene Geschichten, die sich heute Nacht in meinem Kopf zu einem Traum zusammensetzen werden. Das ist wie Schwampf, nur schlimmer. Super. Und er muss die 7 bösen Ex-Lover seiner neuen Freundin besiegen. Die bösen wer? Ex-Lover. Also die Ex-Freunde seiner neuen Freunde. Ex-Freunde. Und die sind alle böse und super und ja. Er ist halt eigentlich niemand. Okay. Was passiert beim Fußball? Ja, momentan nicht viel. Dann sollten die jetzt nicht was losmachen, wenn es denn jetzt nur noch 3 Minuten sind. Ja, ich habe ja nur den Live-Ticker. Ich habe ja keinen Sky oder sowas, dass ich das gucken könnte. Ach so. Ne? Deswegen kann ich immer nur lesen, wenn das hier aktualisiert wird. Ach so. Mhm. Scott, wer? Pilgrim. Ah, verloren. Oh, passiert. Wer ist denn Scott Pilgrim? Ja, versus the world. Protagonist. Okay. Das, so eine Scheiße hier. Das wäre doch nicht so... Und er hat eine Band. Ah. Sind Comics? Keine Ahnung. Ja, aber ziemlich unbekannt halt. Nicht so wie die Marvel-Comics oder Capcom-Comics. Also sowas wie Spider-Man, Hulk. Okay. Ja. Mhm. Ich würde mal schwer ungewiss behaupten, sowas wie die Mangas, die gerade in Deutschland langsam wieder mehr bekannt werden. Nur eben damals und es wurde nie bekannt. Ich weiß noch nicht mal wirklich, um was es geht. Aber gut. Ja, ja, wird so sein. Ich habe es mir mal ein paar Mal durchgelesen, diesen Klappentext und ja, habe es nicht ausgeliehen. Echt sehr witzig. Also es gibt von auch so Anspielungen oder so. Er steht halt in der Wohnung und es klingelt, sein Mitbewohner macht auf. Er ist halt im Hintergrund noch zu sehen. Es ist eigentlich seine Ex, die noch nicht seine Ex ist, aber bald sein wird. Und er springt halt aus dem Fenster mit einer Flugrolle. Und der Mitbewohner guckt so nach hinten und meint so, ja, Scott ist nicht da. Aha. Das klingt zwar jetzt nicht sehr lustig, ja, aber das liegt nur an mir, weil ich das ja eben nicht so lustig erzählen kann, wie das im Film wirklich ist. Weil wenn man den Film dann nämlich sehen würde, dann würde das ganz anders darüber kommen und zwar viel lustiger. Okay. Wir können demnächst im Spielecast Filmhandlung beziehungsweise nur die Logline nennen und dann müssen die anderen erraten, welcher Film das ist. Das ist ja echt ganz spannend. Ja, das wäre ganz spannend. Dann müssen wir aber ein paar Filmfreaks rankriegen und ich darf nicht mitspielen, weil ich bin bei so ziemlich allen Filmen, die ich gesehen habe, so nach spätestens 10 Minuten eingeschlafen. Ja, du kannst auch nicht immer gewinnen. Das ist schon richtig. Aber dann hätte ich so quasi keine Chance. Ich würde zum Beispiel sowas wie die abgespeckte Version des Wiki-Intros ablesen. Was? Weil ich, egal, den Klappentext. Ach so, von Wikipedia, ja, ja. Ja. Na, nicht verstanden. Okay. Mhm. Weil wenn ich, aber, ihr merkt ja schon, wenn ich den Film beschreiben würde, dann würde das nicht so funktionieren. Aber ich glaube, die Alex könnte da auch mitspielen und auch bestimmt gewinnen. Zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, an Bord der Titanic. Ein Mädchen aus reichem Hause verliebt sich in einen Herumtreiber aus der dritten Klasse und reist mit ihm aus, als das Schiff plötzlich einen Eisberg rammt. Titanic, du hast den Titel schon genannt. Ich wollte gerade sagen, aber an Bord der Titanic beinhaltet dann ja schon Titanic. Ja, also, aber es kann ja, ja, ist nun mal so, das ist nun mal der. Okay, wir machen was anderes. Ein Linienbus in einer Großstadt ist mit einer Bombe ausgerüstet, die sich ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiviert und zündet, wenn sie hier unterschritten wird. Ja, ich habe es gehört, ich hab's wahrgenommen, ich wollte es nur noch zu Ende lesen. Ja, ein Künstler-Ehepaar gerät in der DDR der frühen 80er Jahre ins Visier der Stasi. Während der Mann Kontakte knüpft, ist der auf ihn angesetzte Stasi-Agent zunehmend von dessen Leben fasziniert. Was? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Hat, glaube ich, einen Oscar gewonnen. Was? Ich kenne nicht viele Filme, aber die ich kenne. Der Schauspieler kenn ich. Neulich irgendwann verstorben, noch nicht so lange her. Der Chat sagt das Leben der anderen. Ja, richtig. Ich wollte gerade noch auf die Tochter dieses Schauspielers. Der Chat hat gewonnen. Ja. Namentlich BML. Okay, dann noch eins. Ein Computerhacker stellt die Realität in Frage, als ihm von einer Gruppe. Ja. Der kam letztes Jahr im Fernsehen. Genau, der Schauspieler ist schon ein paar Jahre tot, richtig. Aber das meine ich jetzt so mit neulich. So. Also ist jetzt nicht 10 Jahre her. Ein Film, wo ich vorhin immer dran denken musste bei Brad Pitt, einfach ein Mann, der sein Leben rückwärts lebt, vom Opa bis zum Baby. Der seltsame Fall des Benjamin Button. Mhm. Nie gesehen, will ich noch nie angucken. Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen. Okay. Sagt mir nicht mal was, dass es diesen Film gibt. Oh, Alex. Ja, bei Filmen bin ich raus. Aber apropos raus sein. Wir haben den vierten Spieleabend alle mit Kopf auf dem Hals überlebt. Mhm. Keiner hat seinen Kopf verloren. Es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Mich hat es auch gefreut, dass ich wieder einmal da sein durfte. Es würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder anwesend sein würdet. Ja, ich fand auch, das habt ihr ganz gut gemacht. Abgesehen von mir. Also wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich besonders gut war, sondern eher besonders schlecht. Aber du, ja. Du warst besonders anwesend, das ist besonders toll. Ja, dabei sein ist alles. Ganz genau. Besser als zu zweit. Also nur ihr. Ja, das hätte auch einen mäßig funktionierenden Spieleabend ergeben. Also 3 müssen es denn schon mindestens sein. Damit man so Mau Mau zu zweit ist nicht gut. Mau Mau zu zweit, das wäre noch eine Variante gewesen. Ja, ist ja ziemlich, na, Naja, wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Hoffe, ihr werdet das auch nächstes Mal wieder tun. Schön, dass ihr im Chat wart. Ja. Vielen lieben Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiedersehen.